Allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. O Herz, hörst wie es klingt, in den Palmen singt und rauscht. Der Wind hat mir ein Lied erzählt, von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, hier wenn es schlägt und blüht, er weiß für wen. Thank you.